präsentiert von Elisabeth Zimmermann. Das war eine gemeinsame Idee von Ö1, von Kurt Reisenecker und vom Meilert Procorni, dass sozusagen eine Zusammenarbeit der MUG mit Ö1 stattfinden sollte zum 80-jährigen Bestehen der MUG und 100 Jahre österreichisches Radio. Der Kurt Reisenecker kam auf mich zu und hat gesagt, ich würde gerne was mit den Studierenden machen. Und dann war Harald Krever als Regisseur sehr schnell klar. Dann haben wir gemeinsam einen Stoff gesucht, auch Urs Kleber hat mitgesucht und Harald kam dann auf Untergang der Titanic, was ich einen ganz tollen Stoff finde, auch in dem Rahmen für die Studierenden und in dem Zeitumfang genau richtig und auch was die derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Umstände angeht, auch ein wirklich tolles Stück. So der Schauspieler Markus Meyer, der auch Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters ist und von Ö1 als Hörspiel-Schauspieler des Jahres 2015 ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit dem Sprecher, Schauspieler und Sprecherzieher Urs Klebe hat Markus Meyer die Projektleitung an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, der MUG, für das gemeinsame Hörspielprojekt Der Untergang der Titanic des deutschen Intellektuellen, Autors und Herausgebers Hans Magnus Enzensberger. In Der Untergang der Titanic nähert sich Hans Magnus Enzensberger, der im Alter von 93 Jahren 2022 in München verstarb, in 33 Gesängen, dem am 14. April 1912 gesunkenen Luxusdampfer Titanic an. Spekulationen über den Grund des Untergangs und Erzählungen über die Schönheit der Eisberge werden mit historischen Fakten sowie mit Zeit- und Temperaturangaben sowie Geräuschen vermischt. Musik? Zur letzten Nummer erhebt der Kapellmeister seinen Stock. Wir sinken lautlos. Still steht, wie in der Badewanne, das Wasser in den strahlend erleuchteten Palmensälen, Tennishallen, Foyers und spiegelt sich in den Spiegeln. Tintenschwarze Minuten, erstarrt wie in Gelatine. Kein Streit, kein Wortwechsel, halblaute Dialoge. Bitte nach ihnen, grüß die Kinder, erkälte dich nicht. Der Hörspielregisseur und Leiter des deutschen Audioverlags Speaklow, Harald Krever, erzählt über die Herausforderungen bei dem gemeinsamen Hörspielprojekt. Das Projekt Der Untergang der Titanic haben wir mit Schauspielstudierenden mit dem Abschlussjahrgang der Studierenden von der MUG produziert. Und die Herausforderung liegt, wenn man mit dem Abschlussjahrgang zusammenarbeitet, in der Organisation und in der Disposition, weil viele von den Studierenden natürlich schon vorsprechen, zum Teil schon Engagements an Theatern haben. Und das hat aber bei diesem Projekt sehr, sehr, sehr gut funktioniert, weil seitens von der MUG als auch von Ö1 das sehr, sehr gut disponiert und organisiert wurde. Letzte Woche wurde die Hörspielfassung an der Kunstprivatuniversität MUG gemeinsam mit den Schauspielstudierenden angehört. Im Zuge dessen hat Stefanie Zussner, die Ö1-Hörspielproduktionsleiterin, Statements zur Projektarbeit unter anderem von Urs Klebe und Markus Meyer eingeholt. Mein Name ist Urs Klebe und ich unterrichte Sprechen hier am Institut Schauspiel. Ich glaube, die größte Herausforderung war, in sehr kurzer Zeit sich auf dieses neue Format einzulassen und einzustellen und mit Neugier ins Studio zu gehen und in all dem, was sie eben noch nicht kennen, trotzdem sich dann wieder auf ihre Fähigkeiten zu verlassen und vor dem Mikro mit der Stimme ausschließlich, nicht ganz ausschließlich, aber überwiegend zu spielen. Manche sind da sehr, sagen wir, Audio- und Technik-affin und haben auch schon für Szenenstudien Sachen aufgenommen. Andere gar nicht. Manche haben auch schon mal in Radiosendern gearbeitet. andere, wie gesagt, überhaupt nicht. Und insofern ist es eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung an Erfahrungen da und auch eine unterschiedliche Vorgeschichte, wie nah man sich eben der Technik und solchen Apparaturen fühlt. Jetzt haben sie natürlich viel Erfahrung durch die Produktion im Studio und weil wir auch dann direkt noch einen Mikrofon-Workshop angeschlossen haben. Da ging es dann im Gegensatz zu den literarischen Texten bei euch eben mehr um Formate wie Werbung und solche Sachen. Beim Sprechen im Hörspiel ist natürlich, finde ich, noch mal wichtiger als bei dem visuellen Spiel, was beim Theater und Fernsehen, dass man ganz klare Bilder hat, dass man exaktement denkt und weil man ja in Anführungsstrichen nur das Mittel Stimme hat, um einen Text lebendig zu machen bzw. Informationen weiterzugeben, erreicht man die Zuhörerschaft, evoziert man Bilder, in deren Köpfen kommen die Nachrichten, Informationen an. Und das finde ich, habe ich aus den paar Stunden, die ich dabei sein durfte bei den Aufnahmen, bei unseren Studierenden sehr schön empfunden, dass sie sehr wohl in der Lage sind und sehr gut in der Lage sind, das umzusetzen. Das hat mich sehr gefreut. Urs Klebe und Markus Meyer unterrichten am Institut Schauspiel der MUG und haben zusammen mit Regisseur Harald Grever mit den Schauspielstudierenden gearbeitet und sie für die Aufnahmen im ORF-Hörspielstudio vorbereitet. In der Hörspielfassung, die Auszüge aus Der Untergang der Titanic bringt, kommt unterschiedliche Musik, zum Beispiel von Peter Immig und von Salonorchestern vor, wie Harald Grever erzählt. Ich wollte ursprünglich nur mit abstrakten Sounds arbeiten, mit elektronischer Musik, sehr zurückgenommen, sehr reduziert. Und wir haben dann im Laufe der Produktion gemerkt, Der Untergang der Titanic, Enzensberger hat ja geschrieben, eine Komödie. Und obwohl wir es jetzt nicht als Komödie inszeniert haben, schwingt das aber natürlich in diesen Texten immer wieder mit, diese Leichtigkeit, die der Enzensberger einfach hat in seinen Texten. Und wir haben dann während der Arbeit gemerkt, dass diese abstrakten, kühlen Sounds eigentlich diesem Text überhaupt nicht gerecht werden und dass das auch gar nicht funktioniert. Und wir haben dann eigentlich erst in der Montage ganz konkrete Musik auch verwendet. Also Musik, die auf der Titanic gespielt wurde. Also es gibt ja so Tanzorchester und es gibt so Musik, die eben auf der Titanic auch gespielt wurde. Also es ist jetzt nicht die Original-Titanic-Band, das geht natürlich nicht, aber es ist sozusagen Musik, die auch in diesem Salonorchester gespielt wurde. Und dann war natürlich auch irgendwann die Frage, es gibt diesen Film Titanic, können wir uns erlauben, diese Musik zu verwenden oder nicht? Und ich habe mich überzeugen lassen, dass das eigentlich mit dieser kitschigen Hollywood-Musik wahnsinnig gut funktioniert. Und das ist letztendlich auch, ich glaube, dass das dem Stück auch wahnsinnig gerecht wird. Und jetzt haben wir so eine Mischung zwischen einerseits abstrakten Sounds, reduzierte Sounds und das aber immer wieder in Verbindung mit diesen durchkomponierten Salonstücken. Und am Schluss, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber am Schluss eben auch mit Auszügen aus dieser ganz berühmten Filmmusik. Einer horcht. Er wartet. Er hält den Atem an, ganz in der Nähe hier. Er sagt: Der da spricht, das bin ich. Nie wieder, sagt er, wird es so ruhig sein, so trocken und warm wie jetzt. Weißes Rauschen im Kopfhörer meiner Zeitmaschine.

Ich schaffe es nicht. Die Befreiung kann logischerweise nur mit vereinter Kraft gelingen. Aber sicherheitshalber bin ich in meiner Kiste mit mir alleine. In meiner eigenen Kiste. Jedem das Seine. Um mit vereinter Kraft zu entweichen aus der eigenen Kiste, müsste ich logischerweise bereits aus der eigenen Kiste entwichen sein. Und das gilt logischerweise für alle. Also stemme ich mich gegen den Deckel mit meinem eigenen Genick. Jetzt. Ein Spalt breit. Ah. Draußen. Herrlich, die weite Landschaft. Bedeckt mit Büchsen, Kanistern, kurzum mit Kisten. Dahinter die eifrig rollenden grünen Fluten, durchpflügt von seetüchtigen Koffern, die unerhört hohen Wolken darüber und überall, überall Luft. Lasst mich raus, rufe ich also, erlahmend wieder besseres Wissen, mit belegter Zunge von Schweiß bedeckt. Ein Kreuz schlagen kommt nicht in Frage. Winken geht nicht, keine Hand frei. Die Faustballen ausgeschlossen. Also, ich drücke, rufe ich, mein Bedauern aus. Wehe mir, mein eigenes Bedauern, während mit dumpfem Pflupp der Deckel sich wieder aus Sicherheitsgründen über mir schließt. Das also ist der Tisch, an dem sie saßen. Du siehst von außen durchs Bullauge B im Rauchsalon. Einen russischen Emigranten, wie er gestikulierend, eingehüllt in blaues Gewölk aus guten Zigarren, kubanischen, Marke Partagas, Handarbeit, vollkommen glücklich, selbstvergessen am grünen Tisch, ganz ohne Rücksicht auf Eisberge, Schiffbrüche, Sintfluten, einer kleinen Schar von Friseuren, Glücksspielern, Telegrafisten den Umsturz predigt. Du siehst es, aber du kannst es nicht hören, denn durch das dicke, gewölbte Glas, in dem sich Messing spiegelt, dringt kein Laut. Du vernimmst nichts. Und doch verstehst du, worauf er hinaus will. Und du verstehst, dass er recht hat, auch wenn es vielleicht viel zu spät ist, um recht zu haben. Nun aber bemerkst du am Nebentisch einen anderen Herrn, der sich voll Zorn erhebt. Ein Textilfabrikant ist es aus Manchester, der sich beherrschen muss, wenn er diesen Unsinn hört. Schneidend erklärt er die Vorzüge strikter Disziplin, die Notwendigkeit der Autorität. Unbedingt, sagt er, müsse sie sein, mit zitterndem Schnurrbart, und eisern besonders an Bord eines Schiffes. Du natürlich kannst seinen Gründen nicht folgen, weil du sie nicht hörst. Aber sieh nur, wie sie die Hälse wenden, die Glücksspieler und Telegraphisten, als würde hier Tennis gespielt. Am liebsten möchten alle gerettet werden, auch du. Aber ist das nicht allzu viel verlangt von einer Idee? Die Partie bleibt unentschieden. Kein Mensch hat die beiden Herren erblickt in einem der Rettungsboote. Kein Mensch hat je wieder von ihnen gehört. Nur der Tisch. Der leere Tisch treibt immer noch auf dem Atlantik. Lasst uns raus, wir ersticken hier. Der Viehwagen schlingert, der Schrank schwankt, der Sarg gurgelt. Wir kämpfen auf den Treppen. Wir trommeln gegen das Holz. Wir drücken die Türen ein. Lasst uns raus. Wir sind zu viele. Wir werden immer mehr, je länger wir kämpfen. Um einen Fußbreit Boden. Um eine Planke. Ein Brett. Wir sind einander zu nah, um einander zu lausen. Zu stillen. Zu prügeln. Dem Taschendieb sinkt die gequetschte Hand. Dem Mörder das Messer. Wir ersticken einander. Die eingezwängte Wut zerfetzt sich die Haut und wird ohnmächtig. Entsetzlich viele sind wir auf einmal. Wir zertreten die Zertretenen massenhaft weich. Ein panischer Pudding, der nach Angst riecht. Scharf und rattenhaft quellen wir und versinken, sackig und sanft.

Es war unter diesen Schreien ein jeder verschieden von jedem anderen. Der schrille Angstruf vom heiseren Brüllen. Deutlich verschieden das gellende Flehen vom erstickenden Geheul und so weiter, fuhr die Stimme gleichmäßig fort und so fort. Und es waren nicht wenige, die da schrien, sondern tausend. Bedenkt auch, dass das Meer nicht bewegt war, kein Wind ging. Die Stimmen, sagte die Stimme, trugen sehr weit, sie waren sehr deutlich. Und also hieß es im Boot, wir müssen umwenden, es ist noch Platz, sagten manche. Auf keinen Fall, sie werden sich an jede Planke klammern, das sagten andere, und uns alle schreiend ersäufen. Und also wurde weiter gekämpft und gerudert, bis endlich, nach einer sehr langen Stunde, sprach tonlos die Stimme, die Stimmen abnahmen, nur vereinzelt schwach, noch ein Husten hie und da war, ein schwer hörbares tierisches Pfeifen, das ohne weiteres in der Dunkelheit unterging. Ein Mann lag im Wasser auf einem Brett, auf einer hölzernen Tafel, auf einem Tisch. Nein, es war eine Tür, an der er hing. Auf- und abschaukelnd und ab und zu schlug etwas Eisiges über ihm zusammen, doch ohne ihn zu verschlingen. Er sah nichts, niemand sah seine Augen. Er lag da, klein, das kleine Gesicht gegen das Brett gepresst. Ausgestreckt, als hätte ihn eine größere Hand an die Tür genagelt. Wahrhaftig, nur Tote sehen so klein aus. Manche riefen ihm etwas zu, aus seinem Boot, das damals vorbeifuhr. Doch er gab keine Antwort. Weil er tot ist, sagten einige. Doch waren andere da, die wollten ihm helfen. Es war der alte Streit. An ihm vorüber ruderten sie, stritten und kehrten um. Sie zogen ihn über Bord und machten die Knoten von Angeln und Klinke los, mit denen er sich selber gekreuzigt hatte. »Es ist ein Kind«, riefen manche und legten ihn auf den Rücken und rieben ihn an den Händen, aber es war ein Japaner. Er schlug die Augen auf und fing an zu sprechen in seiner Sprache. Und nur wenig Minuten waren vergangen, da sprang er auf, streckte die Arme hoch, hüpfte, stampfte, wippte, ergriff die Riemen und ruderte bis zum Morgengrauen, Schlag um Schlag, ohne Unterlass, zwitschernd. Er war weder tot noch der Messias. Und niemand verstand, was er sagte. Am 8. Mai war das ein Ding, als die Titanic unterging. Es war ein Heizer, der hieß Schein. Er heizte den großen Kessel ein. Er aß gerade einen Teller Erbsen mit Speck. Da schwamm ihm auf einmal der Teller weg. »Captain«, sagt er, »ich esse Erbsen mit Speck und auf einmal schwimmt mir der Teller weg.« Der Captain sagte, »du hast wohl Angst. Bedenke, Schein, was du mir verdankst.« »Schein, du setzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setze meine Pumpen in Marsch.« Schein geht wieder runter und sieht den Rauch und das Wasser steigt ihm bis an den Bauch. »Captain«, sagt er, »ich sehe den Rauch und das Wasser steigt mir bis an den Bauch.« Der Captain sagte, »du hast wohl Angst. Bedenke, Schein, was du mir verdankst.« »Schein, du setzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setz meine Pumpen in Marsch.« Schein geht wieder runter und legt sich hin. Doch das Wasser steht ihm schon bis zum Kinn. »Captain«, sagte er, »ich lege mich hin, doch das Wasser steht mir schon bis zum Kinn.« Der Captain sagte, »du hast wohl Angst? Bedenke, Schein, was du mir verdankst.« »Schein, du setzt dich auf deinen schwarzen Arsch und ich setze meine Pumpen in Marsch.« »Captain«, sagte Schein, »du hast immer recht. Aber diesmal wird mit dem Leben geblecht.« Schein zieht sein Hemd aus und sagt kein Wort. Zieht sein Hemd aus und springt über Bord. Der Captain ruft, »Schein, lass mich nicht im Stich. Hier sind $160 für dich.« »Zieh dein Hemd aus, Captain«, sagte Schein, »und springe zu den Haifischen rein.« Des Captains Tochter auf dem Deck wirft ihren Büstenhalter weg. »Schein, lieber Schein«, ruft sie ebenfalls, »Händchen auf der Schrippe, Höschen um den Hals.« »Schein, lieber Schein, lass mich nicht im Stich. Meine weiße Schrippe, die ist ganz für dich.« »Danke, bestens, habe keine Zeit. Muss leider nach Hause. Nach Hause ist es weit.« Schein schwimmt weiter, schwimmt wie ein Aal, trifft unterwegs einen riesigen Wal. Der Wal sagt, »Schein, du schwimmst ja ganz munter. Doch wenn ich dich kriege, schluck ich dich runter. Schein sagt, meinetwegen, wenn du mich erwischt. Und im Handumdrehen war er abgezischt. Es schlug in Washington wie eine Bombe ein. Die Titanic soll abgesoffen sein? Schein saß an der Ecke, hörte den Radau, schmiss noch eine Runde, war schon ziemlich blau. Hinterher natürlich hatten alle es kommen sehen. Nur wir nicht. Die Toten. Hinterher wimmelte es von Fingerzeigen, Verfilmungen und Gerüchten. Hunderennen hieß es nun auf einmal wären, gegen jegliche Sitte, veranstaltet worden auf dem C-Deck. Eiserne Hasen, bunt bemalt und durch eine sinnreiche Vorrichtung fortbewegt, hätten dort schwarz-weiß gescheckte Windhunde verbotenerweise auf Trab gebracht. Auch hätte mancher minderbemittelte Fahrgast bei diesem öden Sport seine letzten Guineen verspielt. Ganz zu schweigen von der geborstenen Schiffsglocke. Von dem Bordeaux beim Stapellauf. Chateau Larose, 88. Er war in der Flasche verfault. Von dem rätselhaften Gebaren der Ratten in Queenstown, dem letzten Hafen und dem vertuschten Amoklauf in der Schiffskapelle. Jeder Zufall ist ominös. Jedes Laster ist unaussprechlich. Nur, was konnten wir dafür? Was wussten wir davon? Von den ausgepeitschten Herzoginnen unter dem Kartentisch. Von den verdorbenen Schiffsjungen. Von den Hilferufen minderjähriger Mädchen aus dem Entlüftungsschacht. Und von den Hermaphroditen, die im türkischen Bad ihre Öffnungen zeigten. Ja, jetzt, wo es zu spät ist. Jetzt wollen sie alle die Orgel gehört haben, die, von keiner sterblichen Hand berührt, nächtelang unheilige Gassenhauer spielte, uns allen zur letzten Warnung. Leicht gesagt, göttliche Nemesis. Die vorletzten Worte eines beleibten Herrn zum Beispiel, einem beleibten Herrn gegenüber, kurz nach dem Auslaufen ahnungslos ausgesprochen. Nicht einmal Gott Vater wäre imstande, diesen Kahn zu versenken. Wir haben sie nicht gehört. Wir sind tot. Wir wussten von nichts. Hier hast du eine große Schachtel mit der Aufschrift Schachtel. Wenn du sie öffnest, findest du darin eine Schachtel mit der Aufschrift Schachtel. Aus einer Schachtel mit der Aufschrift Schachtel. Wenn du sie öffnest, ich meine jetzt diese Schachtel, nicht jene, findest du darin eine Schachtel mit der Aufschrift und so weiter. Und wenn du so weitermachst, findest du nach unendlichen Mühen eine unendlich kleine Schachtel mit einer Aufschrift, so winzig, dass sie dir gleichsam vor den Augen verdunstet. Es ist eine Schachtel, die nur in deiner Einbildung existiert. Eine vollkommen leere Schachtel. Rolling? Yeah. Mark it. Marker. You're quiet. Let's roll it. 178. And action. Außen. Offenes Meer. Szenische Nachbildung des berühmten Gemäldes von Scott aus der Londoner Akademie. Modell. Weite blaue Wasserfläche. Supertotale. Ein Halbkreis von Eisbergen in allen möglichen Farben. Dahinter strahlender Sonnenaufgang. Musik. Totale. Das Meer von einem Eisberg aus. Rückprojektion. In der Entfernung wird eine kleine Flotte von Rettungsbooten sichtbar. Modelle? Langsame Zufahrt? Sprecher off. Der 15. April 1912 war ein herrlicher Frühlingstag. Schnitt. Halbtotale. Ein Rettungsboot. Kamera in Wasserhöhe. Schwenkt nach oben. Sprecher off. Die ersten Möwen von den Neufundlandbänken. Boten der Rettung des Lebens. Musik schwillt an. Geigen. Abblende. Auf der dunkler werdenden Leinwand erscheint das Wort Ende. Ende. In Wirklichkeit ist nichts geschehen. Der Untergang der Titanic hat nicht stattgefunden. Es war nur ein Film, ein Omen, eine Halluzination. In Wirklichkeit wird nach wie vor Whist gespielt. Und wenn nicht Whist, dann Backgammon. Im Rauchsalon die Zigarrenkisten, Handarbeit, made in Kuba, sind immer noch überstrahlt von Goldmedaillen. Über dem Eingang zum großen Foyer schweben für und für Frieden und Fortschritt, hartleibig und allegorisch in Bronze. Die Reichen sind Reiche geblieben und Kommandantes die Kommandantes. Im türkischen Bad waltet Mrs. Maud Slocum ihres schweren Amtes. Die erste Schiffsmasseurin der Welt. Nicht tot zu kriegen. Überall Lüster, Palmen, Spiegel, Samtvorhänge, Louis XV, Louis XIV, bis einem schlecht wird. Natürlich, das Personal hat heute 13. Monatsgehalt und Farbfernsehen in der Kabine. Der Steward ist Türke. Die Nurse hat ein Psychologiediplom. Aber sonst? Die Speisekarten sind auch immer viel zu lang. Neu ist höchstens auf dem F-Deck die finnische Sauna, wo das Zentralkomitee schwitzt und Süßstoff statt Zucker nimmt in den Tee. Die Glaziologen haben einen Mikrocomputer mitgebracht, der unter Plexiglas während des großen Kolloquiums über Klimaforschung Eisbergsimulationen ausdruckt für die nächsten 250 Jahre. Die Boutiquen machen, wie üblich, ein Bombengeschäft mit Titanic-Aschenbechern und Titanic-T-Shirts. Im Kino läuft A Night to Remember. Das Happy End ist eine Liebegewohnheit. Wie die Banküberfälle, wie die Podiumsdiskussionen über die Rentenanpassung und über den Sozialismus auf einem Dampfer. Ab und zu gibt es die pünktlich befolgten Punktstreiks. Dann lassen die Kellner den Sektkühler sinken und der Pianist hält inne, mitten in der Fantasia C-Moll. Dann stutzen auch die Gangster und die Verleger. Die Salonmaler ärgern sich. Die Militärattachés wollen plötzlich zahlen. Alles lacht, alles freut sich. So, denkt die kluge Hure, so wird die Welt untergehen. Unter dem Jubel ihrer witzigsten Köpfe, die da meinen, es wäre ein Witz. Auch Dichter sind immer noch da. Im Café Astor sitzen sie, bei Selbstbedienung. Leicht zu erkennen an ihrem seekranken Blick. Aus Plastikbechern schlürfen sie ihre Cola mit Schuss und gedenken, wie sich's gehört, der Gastarbeiter im Zwischendeck. Es nickt der falsche Dichter dem Zwischendichter, der Zwischendichter dem wirklichen Dichter zu. Dann sucht jeder seine Kajüte auf. Ein jeder setzt sich auf seinen trockenen Stuhl und schreibt, als wäre nichts geschehen, auf das trockene Blatt. In Wirklichkeit ist nichts geschehen. Sie hörten Auszüge aus Der Untergang der Titanic von Hans Magnus Enzensberger. Mit Menou Medizadeh Bagbani, Fabian Zabak, Paula Carbonell-Spörk, Elias Eisold, Amrito Geiser, Samira Kossebau, Fabia Matuschek und Letizia Tursakisian. Tongestaltung: Anna Kunzio und Manuel Radinger. Hospitanz: Marie-Louise Fürnsinn. Regieassistenz: Alexandra Wimmer. Produktionsleitung: Stefanie Zussner. Textauswahl und Regie: Harald Krever. Redaktion: Kurt Reisnecker. Eine Produktion des Österreichischen Rundfunks mit der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien 2025. Regisseur Harald Krever arbeitet immer wieder gerne mit Schauspielstudierenden im Hörspielstudio zusammen. Ich arbeite immer sehr gern mit Studierenden zusammen, weil es so ein gegenseitiger Austausch ist. Es ist immer wieder schön zu erleben, wie junge Menschen, also die am Ende ihrer Ausbildung stehen, die Arbeit im Hörspielstudio für sich entdecken und auch begeistert sind, was das für ein tolles Medium ist und was das für Möglichkeiten letztendlich auch bietet. Unsere Aufgabe besteht darin, das zu fördern und zu unterstützen. Und das ist wirklich auch sehr, sehr schön zu sehen, wenn dann auch vor dem Mikrofon was gelingt und es gut klingt und man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich, da hat eine Entwicklung stattgefunden und da kann jemand wirklich sehr schön eine Geschichte erzählen. Und ich glaube, dass das in unserer heutigen Zeit besonders wichtig ist, weil ja viele Studierenden oder viele, die von Kunstuniversitäten oder jetzt wie beim MUK von der Schule abgehen, gar nicht mehr so die Möglichkeit haben, das Medium Radio kennenzulernen. Also es wird nicht mehr so viel Hörspiel produziert. Wenn es im kommerziellen Bereich oder im privaten Bereich produziert wird, steht eine bestimmte Ökonomie, eine bestimmte Optimierung immer im Vordergrund und der künstlerische Prozess, was ja letztendlich die Gestaltung vom Mikrofon ist, die Interpretation eines Textes ist, dann oftmals ein bisschen zu kurz kommt. Und ich finde es sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben, im Rahmen unserer Hörspielarbeit den Studierenden in einer gewissen Art und Weise diesen Raum zu geben, dass sie die Möglichkeit haben, das Medium für sich auch zu entdecken und auch dabei was zu lernen. So Harald Grever über seine Erfahrungen mit jungen Schauspielenden. Stefanie Zussner, Hörspielproduktionsleiterin bei Ö1, hat die Acht an Hans-Magnus Enzensbergers Hörspiel »Der Untergang der Titanic« beteiligten Studierenden gebeten, sich kurz vorzustellen. Ihre Erfahrungen im Hörspielstudio mit dem Regisseur Harald Grever und dem Team zu beschreiben. Einige der Studierenden haben bereits Engagements an unterschiedlichsten Theaterhäusern in Innsbruck, Köln, Salzburg und Schwedt. Hallo, ich bin Fabia Matuschek. Genau, und wir befinden uns jetzt hier an der MUK in dem Gebäude im ersten Bezirk und über uns ist die Tanzklasse. Deswegen kann vielleicht ein bisschen Gerumpel dazwischen funken. Ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus Oberösterreich in der Nähe von Linz, eigentlich ziemliches Land. Bin seit meiner Matura dann in Wien und studiere jetzt seit 4 Jahren Schauspiel. Das war meine erste Hörspielerfahrung. Ich glaube, wenn man so an Hörspiel oder Hörbuch denkt, dann denkt man, ah, das ist Sprache und dann liest man das vor und dann ist das irgendwie im Raum und man achtet auf Aussprache oder Betonung oder so etwas. Aber es war auch so viel Spielen dabei und dass man sich so Sachen baut, also wir haben eine Aufnahme gemacht, die ich gelesen oder gespielt habe und ich weiß noch, Harald kam zu mir und war so, nein, wir bauen dir jetzt hier sowas ganz Enges, dass du wirklich eingeschlossen bist und dann machen wir wirklich die Situation und man merkt plötzlich, es hat viel mit Spielen wirklich zu tun und das war total interessant und auch immer wieder reinzugehen ins Studio und es sich anzuhören und dann zu verstehen, was gewollt wird oder genau, also es war sehr, sehr interessant. Radio. Also ich muss sagen, ich bin natürlich auch viel mit Radio aufgewachsen irgendwie. Also wir haben Ö1, habe ich angefangen in meiner Jugend sehr viel zu hören, ehrlich gesagt. Und ich habe auch sehr viele Freunde, die an der ELAG studieren, an der MDW in Wien. Und Radio ist für mich, dass man trotzdem noch die Möglichkeit hat, eigene Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Und ich finde, das darf nicht verloren gehen. Wenn man nur mit allen Sinnen zugeballert wird, dann wird einem etwas weggenommen, was man selbst irgendwie fantasieren kann. Und ich finde, das ist genauso wie beim Lesen und beim Hörspiel und also beim Radio hat man einfach diese Soundkulisse und du kannst dich da in eine Welt rein versetzen und das ist so wichtig. Hallo, ich bin der Elias Eisold. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Dresden in Sachsen. Bin jetzt zum Studium nach Wien gekommen und das ist jetzt auch bald vorbei schon. Man stellt sich manchmal so leicht vor, dieses Mikrofon sprechen, aber letztendlich ist es so, man denkt, man tut und dann denkt man, es ist doch genau richtig und dann merkt man aber beim Anhören, dass es doch noch nicht ganz so stimmt. Man fragt sich dann so, woran liegt's denn? Und dann dieses Ausprobieren und zu tüfteln, bis es dann passt, das finde ich super spannend. Wir wurden sehr gut unterstützt und auch gut behandelt. Das war natürlich unsere erste Erfahrung irgendwie von den meisten. Und da wurden wir aber sehr gut an die Hand genommen, auch gute Tipps. Der Markus Meyer war mit da. Das war toll, weil man viel gelernt hat. Weil die ganze Konzentration des Zuhörers, der Zuhörerin auf diesen, eben nur auf dem Auditiven liegt und deswegen muss man alles, was man ja sonst irgendwie wettmachen kann mit dem, was auf der Bühne ist, muss ja alles irgendwie in die Stimme rein und dass es so exakt sein muss, also das hat mich extrem fasziniert. Das, was sich unterscheidet, dass im Publikum nicht so viel serviert wird, sondern dass man einfach die eigenen Bilder erschaffen muss im Kopf und dass sich so jeder vielleicht auch so seine ganz eigene Geschichte dazu baut. Das ist das Schöne, finde ich. Mein Name ist Letizia Tosakisian. Ich bin 25 Jahre alt und ich schließe jetzt mein Studium Schauspiel an der MUG ab. Ich habe davor schon mal ein Hörspiel aufgenommen, auch für Ö1. Das war im Rahmen vom Hans-Grazer-Stipendium. Und jetzt aber die Erfahrung für dieses Hörspiel, Der Untergang der Titanic, war für mich ganz besonders, weil es das erste Mal so groß und auch professionell mit Harald war tatsächlich. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mich diesem Medium anzunähern. Ich fand in diesem Hörspiel sehr spannend, wie unterschiedlich man mit Texten vor dem Mikrofon umgehen kann, weil es ganz viele kleine unterschiedliche Texte sind, die man dann auch unterschiedlich behandelt. Und das Spiel mit der Sprache und der Stimme hat mir besonders viel Spaß gemacht. Hallo, ich bin der Fabian Zabak, bin 24 Jahre alt und komme aus Wien, bin hier geboren und studiere im vierten Jahr Schauspiel noch an der MUG. Ich fand das sehr spannend und interessant. Ich bin zwischen meinen Proben da reingeschneit und habe mich da schnell etablieren können mit den Leuten, wurde da aufgefangen und es hat Spaß gemacht, diesen kurzen Teil aufzunehmen und gerne wieder in Zukunft. Hallo, ich bin Minu Bagbani, ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Hannover und studiere im Abschlussjahrgang an der MUG Schauspiel. Ich habe mit 13 ein Praktikum beim Radio gemacht in Hannover im Rahmen der Schule. Ich fand die Arbeit im Studio total schön. Also ich habe mich sehr, sehr freundlich behandelt gefühlt die ganze Zeit und sehr gut an die Hand genommen gefühlt, sowohl von der regieführenden Person, aber auch von den TonmeisterInnen und allen Leuten hinter den Kulissen, sage ich mal. Ich finde das Schöne am Medium Radio oder auch am Hörspiel Audio allgemein ist, dass man nebenbei was anderes tun kann und es einfach laufen lassen kann. Also ich höre zum Beispiel wahnsinnig gerne Hörspiele, während ich koche. Hallo, ich bin Amrito Geiser, ich bin 33 Jahre alt und habe davor eigentlich auch was ganz anderes gemacht. Also ich komme eigentlich aus der Naturwissenschaft, habe vorher molekulare Biologie studiert und dann im späten Alter hat es mich noch in die Kunst verschlagen. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und auch noch kurz, wir sind hier in der MUG im ersten Bezirk, im zweiten Stock. Und direkt über uns im dritten Stock probt die Tanzabteilung für ein Stück. Und deswegen rumpelt es wahrscheinlich bei der Aufnahme immer wieder mal ein bisschen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Also ich habe, weil ich schon lange an einem Podcast arbeite, mir auch mal daheim ein kleines Studiomikrofon geholt und arbeite mit dem. Aber es ist natürlich was ganz anderes, in einer professionellen Ebene zu arbeiten. Eine total spannende Erfahrung, weil natürlich wir hier in der Ausbildung im Theater sehr lernen, mit der Sprache laut zu arbeiten, viel mit Intonationen zu arbeiten, also sehr technisch zu arbeiten und alles so zu vergrößern. Und dann zu sehen in so einem Studio oder wenn man ein Hörspiel aufnimmt, wie viel kleiner alles sein kann und auch muss und darf und trotzdem noch diese Gedanken klar fassen zu können und mit der Modulation der Sprache, der Stimme arbeiten zu können und dadurch Geschichten und Bilder entstehen zu lassen, in einem sehr minimalen, im Vergleich zum Theater, oder für mich sehr, sehr minimalen Ausdruck und Volumen in der Sprache. Das Besondere am Medium Radio ist, dass die eigenen Bilder entstehen können, dass die eigenen Gedanken, wie sind die Gesichter, wie ist die Situation, wie bewegen sich die Figuren fort, das liegt alles in mir und kann ich erzählen, baut sich in mir auf und wird mir nicht von außen präsentiert, sondern ich kann mit dem, was mir mit dem Sound und der Geschichte gegeben wird, eintauchen in eine Welt, die teils auch mehr meine wird, als es jemals irgendwie ein Film oder eine Serie machen könnte. Zum Beispiel das Radio im Sinne der Nachrichten. Auch hier habe ich wieder die freie Möglichkeit, mir die Situationen und die Vorgänge auf dieser Welt vorzustellen und muss mich diesen Bildern, die mir im Fernsehen gegeben werden, auch nicht unbedingt aussetzen, sondern bekomme das halt auch so mit. Also es ist viel die eigene Imagination, die arbeiten kann und mitarbeiten kann und die eigene Vorstellung der Dinge, die das dann intensivieren oder auch ein bisschen relativieren kann. Ich bin Paula Carbonell-Spörk, ich bin 22 Jahre alt und werde auch dieses Jahr abschließen. War auch sehr, sehr spannend, weil eben wirklich so ein, irgendwie schon ein sehr neues Feld war, auch natürlich mit Schauspiel, aber es erfordert andere Sachen natürlich. Und ich habe dann aber direkt danach meine zweite Hörspielerfahrung gemacht im Auftrag von der Angewandten in Wien für ein Projekt in der Votivkirche. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich dann eine andere Sicherheit hatte, weil ich auch Texte auf Wienerisch in unterschiedlichen Formen, unterschiedliche Textstile irgendwie aufnehmen musste. Und das hat mir dann schon sehr geholfen, diese Erfahrung damals für das Hörspiel. Also erstmal war natürlich ein großes Ding die Sprache, weil wir natürlich in diesen 4 Jahren sehr darauf trainiert werden, gut zu artikulieren, dass alles rüberkommt in die letzte Reihe. Und das ist natürlich auch viel sensibler mit einem Mikrofon. Und ich glaube, das war am Anfang schon die Herausforderung, dass man nicht zu artikuliert die ganzen Plosivlaute, sondern auch sehr konkrete Bilder hat, weil dadurch, dass man nur die Stimme, die Sprache hat, muss man das umso konkreter sich vorstellen, weil man natürlich im Film oder auf der Bühne dann auch das Äußere hat. Hallo, ich bin Samira Kossebau, ich bin 28 Jahre alt und schließe jetzt mein Schauspielstudium an der MUG in Wien ab. Es war tatsächlich meine erste Erfahrung vor dem Mikrofon. Und ich hatte auch das Gefühl, wir haben da sehr viel gelernt und wir wurden von Tag zu Tag besser. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich fand, es war so ein bisschen wie so ein UFO. Total cool aber. Und ja, also es ist total spannend, mit den verschiedenen Leuten zu arbeiten und zu sehen, wie das dann alles zusammenkommt und am Ende dann sich super anhört. So die Schauspielstudierenden des Abschlussjahrgangs der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, MUG, über ihre Erfahrungen im Aufnahmestudio für das Hörspiel »Der Untergang der Titanic« von Hans Magnus Enzensberger, das aus Anlass von 100 Jahre Radio und 80 Jahre Privatuniversität der Stadt Wien entstanden ist. Der Untergang der Titanic kann auf oe1.orf.at 30 Tage lang nachgehört werden. Elisabeth Zimmermann am Mikrofon und Gerald Domian an den Reglern wünschen noch ein spannendes Wochenende mit dem Programm von Ö1.